Bakunin hat eine Reihe von Schriften hinterlassen, die jedoch Fragmente geblieben sind. Eine Zusammenfassung seiner Ideen brachte der stets aktive Mann nicht zustande. Aber er kämpfte, wie gesagt, sein Leben lang für eine freie Gesellschaft. Eine wirklich lebendige Gemeinschaft von freien Menschen. Ein heutiger Anarchist, Rolf Kanzen, beklagt in einem Artikel der Zeitschrift Graswurzelrevolution die Existenz des Anarchismus-Bakuninschen Musters. Er gibt zu, dass die Idee der Herrschaftslosigkeit durch die Gleichsetzung von Anarchismus und Terror weitgehend unwirksam gemacht wurde. Einige wenige Vertreter aus dem anarchistischen Lager hätten, so schreibt er, selbst Gewalt als Mittel nicht gescheut. Ausgerechnet diese aber haben einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht, wie zum Beispiel der russische Anarchist Bakunin, der uneingeschränkt revolutionäre Gewalt und individuellen Terror befürwortete. Im Gegensatz zu anderen und auch theoretisch interessanteren Anarchisten erhob Bakunin die Destruktion zum Prinzip. Das Ziel oder der Zweck, die Revolution, heilige jedes Mittel, auch das des Mordes. Da der Zweck, die Mittel heilige, sei im revolutionären Kampf alles erlaubt, was die Revolution herbeiführe. Menschenrechte, moralische Normen und Werte seien dem Ziel unterstellt und damit unverbindlich. Bakunin stelle eine Ausnahme unter den Anarchisten dar, so heißt es in dem Artikel weiter. Er setze sich damit in Gegensatz zu dem von der Mehrheit der Anarchisten anerkannten Prinzip, dass die Mittel, mit denen eine herrschaftsfreie Gesellschaft geschaffen werden solle, der Herrschafts- und Gewaltfreiheit nicht widersprechen dürften. Sowohl die Wirklichkeit als auch das Prinzip sehen anders aus, wie noch zu zeigen sein wird. Denn wie die Weltgeschichte bewiesen hat, steht hinter Terrorakten immer eine Idee. Und die von dieser Idee angetriebenen Mörder sind eher die Regel als die gewaltfreien Idealisten. Gerade wenn es um eine politisch irrationale Idee geht, droht der Humanität Gefahr. Albert Camus hat dieses Phänomen in seinem Essay »Der Mensch in der Revolte« untersucht. Als er 1951 diese Schrift veröffentlichte, kannte er noch nicht den Terrorismus der Gegenwart. Wie ein Feuerwerk explodierten im Sommer 1985 die Bomben in aller Welt, sodass viele Attentate den Zeitungen nur noch wenige Zeilen wert waren und nur die ganz großen Katastrophen noch Aufsehen erregten. Albert Camus beschäftigte sich mit einem ähnlichen Feuerwerk, das in Russland, Europa und Amerika in den Jahren von 1878 bis 1905 abbrannte und mit dem Anarchismus gleichgesetzt wurde. Camus gibt einen Überblick über das, was in jenen Jahren geschah.